bestimmt mindestens dreimal im Jahr. Wenn du mich dringend zum Abtrocknen brauchst, bin ich bestimmt grad nicht da. Wenn ich komm, komm ich meistens zu spät. Ich bin schuld, wenn der Wecker nicht geht. Und ich frag mich, warum ich dein Herz doch noch immer versteht. Wie kannst du mich bloß lieben? Wie hältst du's nur aus mit mir? Du nimmst mir meine Sorgen, gibst mir pures Glück dafür. Wie kannst du mich bloß lieben? Jede Nacht und jeden Tag, wo du weißt, dass ich so viele Fehler. Ich bin zu oft und zu lang unterwegs und viel zu selten zu Haus. Ich geh dir manchmal total auf den Keks, halt mich dann selber kaum aus. Wo ich bin, ist das Chaos nicht weit, hab für dich einfach nie genug Zeit.